sehe ich mich veranlasst, die Affäre an die Öffentlichkeit zu bringen. Um Gottes Willen, tu, was er sagt, Bertilein. Du hast schon genug Ärger mit den Zeitungen. Einverstanden. Aber dann verlasse ich mich darauf, dass Sie dicht halten, Professor. Die Sache bleibt unter uns. Nicht ganz, Majestät. Meine amateurkriminologische Ehre, mit welcher Sie, Majestät, beim Wettbewerb der Detektive höchst leichtfertig umgesprungen sind, darf nicht ein zweites Mal strapaziert werden. Der Fall muss gelöst werden. Die unmittelbar Beteiligten müssen die Wahrheit erfahren, wie sie damit umgehen. Diese Entscheidung liegt bei Ihnen, Inspektor, Mrs. Peabody, Mr. Yorick. Tja, und Sir Guy? Den muss ich dann wohl festnehmen. Sir Guy, was ist mit Ihnen? Sagen Sie was. Sir Guy wird nichts mehr sagen, Inspektor. Er wird auch keinen Toast mehr ausbringen. Und er wird nicht mehr für seinen König morden. Er ist tot. Lassen Sie, auch wenn dies nur eine Formsache sein dürfte, den Inhalt seiner Portweinkaraffe auf toxische Substanzen untersuchen, Inspektor. Hedge, ja? Leeren Sie die Tasche, welche Baron Rothschild mir übergeben hat. Wird gemacht, Professor. Die Kronjuwelen, meine Herrschaften. Der Fall ist abgeschlossen. Wissen Sie was, Professor? Der Nebel hat sich gelichtet. In der Tat, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? 21:45, Professor. Wenn wir eilen, können wir den Nachtexpress nach Dover erreichen. Ab nach Frankreich. Wo höchst Interessantes uns erwartet. Der Eiffelturm. Monsieur Jules Verne, der Großmeister der wissenschaftlichen Romantik. Nicht zu vergessen, ein geheimnisvolles Kinematografenatelier und eine Leiche im Schrankkoffer. Aber das, meine Damen und Herren, ist eine andere Geschichte. Professor van Dusen und der dritte Mann. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Friedrich W. Bauschulte war der weltberühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe van Dusen. Sein Assistent und ständiger Begleiter Hutchinson Hedge wurde gesprochen von Klaus Herm. In weiteren Rollen hörten Sie Rolf Marnitz, Harry Wüstenhagen, Rainer Pigula, Dorothea Hanke, Grigor Melikian, Hilde Dölker, Klaus Jepsen, Kurt Lutz, Kurt Larrain, Bernd Ludwig. Ton und Schnitt Ingeborg Görkner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Deutschlandfunk Kultur. Diesen Monat im Podcast Krimi-Hörspiel. Tür zu. Einfach los. Einfach rennen. AirPods so tief in die Ohren, dass die Welt um mich verstummt. Hallo, wie geht's? Wirklich wissen will er das nicht. Will keiner. Er will schon wirklich wissen, wie es seinem Nachbarn geht. Warum der sein Kind anbrüllt oder ob er mit seiner Putze schläft. Das Interesse ist ja auch voll okay, aber Alter, dann frag halt nicht. Alex führt ein zurückgezogenes Dasein, geprägt von ihrer Arbeit in der Pflege und Fertiggerichten aus dem Tiefkühler. Lecker. Sie maskiert sich als Pink Vigilante und gibt ihrem aufgestauten Ärger Raum für Vergeltung. Ach, wenn das mal nicht wieder unser Ignoranzparker ist. Viele Grüße. Was zunächst als isolierte Aktion beginnt, löst einen Internet-Hype aus. Schau mal. Die hat so eine Samurai-Maske auf, aber pink. Pink Vigilante Destroys Car. Und schau mal jetzt, was die macht, pass auf. Ja, guck die Scheiße. Das scheiße geparkte Auto da und jetzt, Achtung, bam. 3700 Aufrufe. Oh, krass. Oh, scheiße. Je mehr Bekanntheit Alex erlangt, desto mehr nimmt auch ihre Aggressivität zu. Ihre Identitäten verschwimmen. Polizei, Waffe runter! Ich war noch nie so frei wie heute. Gestern war die Welt noch schlecht. Krimi-Hörspiel von Stefan M. Bürgner. Zu hören im Podcast Krimi-Hörspiel in der Deutschlandfunk-App.